da ist, merk ich, viel hab ich versäumt. Ich reiß mich raus aus jeder Mittelmäßigkeit. Lass uns Geschichte machen, es wird Zeit. Halt mich jetzt nicht, eben fühl ich mein Leben. Halt mich jetzt nicht, niemand bringt mich zum Stehen. Halt mich jetzt nicht, eben fühl ich mein Leben. Halt mich jetzt nicht, niemand hält mich. Halt mich jetzt nicht, eben fühl ich mein Leben. Halt mich jetzt nicht, niemand bringt mich zum Stehen. Halt mich jetzt nicht, eben fühl ich mein Leben. Halt mich jetzt nicht, niemand hält mich. Stay.